Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu Ohrensausen. Vor 40 Jahren, am 20. August 1968, wurde der Prager Frühling durch den Einmarsch von Warschauer Pakttruppen mit Waffengewalt beendet. Und Alexander Dubčeks zarte Reformpflänzchen in der GSSR gingen ein. Außerdem möchten wir Sie heute in unserem Programmtipp auf den neuesten interaktiven Test zum Thema Erste Hilfe aufmerksam machen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der Prager Frühling bringt Reformen. Tschechoslowakei im April 1968. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei verabschiedet in Prag ein Aktionsprogramm. Neben der Weiterführung der Reformpolitik sieht es die Gewährung wichtiger Bürgerrechte wie der Meinungs-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit vor. Die Veränderungen im politischen Klima der Tschechoslowakei seit dem Amtsantritt von Parteichef Alexander Dubček finden in diesem Dokument unübersehbar ihren auch offiziell gut geheißenen Ausdruck. Das Aktionsprogramm zielt auf den eigenständigen Ausbau einer sozialistischen Demokratie in der GSSR. Die Relativierung der führenden Rolle der Partei und das konsequente Hinarbeiten auf eine Trennung von Staat und Partei wecken prompt das Misstrauen der Sowjetunion, der DDR und Polens, die ein Übergreifen der Liberalisierung auf ihre eigenen Länder befürchten. Nach abwartender Skepsis ist die Bevölkerung der GSSR mit der Verabschiedung des Aktionsprogramms nun von dem Reformwillen der KP-Führung überzeugt. Der vorsichtige Reformer Dubček wird nach 20-jähriger Parteidiktatur plötzlich von ungeahnter Reformbegeisterung der Menschen getragen, die sich zu einer Volksbewegung ausweitet. In Prag hat darum nicht nur meteorologisch der Frühling begonnen. Nach Jahren der Unterdrückung erwacht in den Menschen der Glaube, für die Politik eine Bedeutung zu haben. Die Reformer geraten unter Druck. Juli 1968. Die Liberalisierungstendenzen in der Tschechoslowakei sind Gegenstand von Gesprächen führender Politiker der UdSSR und der GSSR. Zum Abschluss der Konsultationen einigen sich beide Seiten am 1. August auf die Einberufung einer Konferenz der Ostblockführer für den 3. August nach Bratislava. Die Bevölkerung der GSSR nimmt das Ergebnis mit Erleichterung auf. Die Gefahr einer militärischen Intervention der Warschauer Paktstaaten scheint damit abgewendet zu sein. Am 20. Juni waren etwa 16.000 Rotarmisten sowie Stabseinheiten aus Polen und der DDR zu Manövern in Westböhmen eingerückt. Außerdem hatte es seit mehreren Wochen im Ostblock eine Pressekampagne gegen den Reformkurs der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei gegeben. Besonders scharf verurteilte die Pravda, das Zentralorgan der KPDSU, am 11. Juli das sogenannte Manifest der 2000 Worte, in dem sich GSSR-Intellektuelle für eine Beschleunigung der Reformen eingesetzt hatten. Etwa 100.000 GSSR-Bürger forderten daraufhin von Parteichef Dubček am 26. Juli in einem Aufruf, den Prager Frühling gegen Repressionen durch die anderen Ostblockländer zu verteidigen. Der Einmarsch. 20. August 1968. Auf ein angebliches Hilfeersuchen führender tschechoslowakischer Politiker überschreiten Truppen des Warschauer Paktes in einer geschätzten Gesamtstärke zwischen 200.000 und 650.000 Mann gleichzeitig die Grenzen zur GSSR. Sowjetische Panzer besetzen strategisch wichtige Punkte der Hauptstadt. Radio Prag meldet die Invasion. In den frühen Morgenstunden des 21. August protestiert eine erregte Menschenmenge vor dem ZK-Gebäude. Soldaten töten mehrere Personen durch Schüsse und sowjetische Truppen eröffnen das Feuer auf Demonstranten, die vor dem Gebäude von Radio Prag versammelt sind. Alexander Dubček und weitere Reformer werden in Prag von den Besatzern verhaftet. Damit nimmt der sogenannte Prager Frühling, das Experiment eines Sozialismus mit liberalen Zügen, ein gewaltsames Ende. 94 Bürger der CSSR haben ihr Leben gelassen. Die Tschechen wollten die Panzer besetzen, ja, ihre Fahne aufstecken und dann die Russen geschossen, aber nur in die Luft. Ja. Die Tschechen haben alle mit den Russen gesprochen. Um jeden Wagen, wo nicht gerade geschossen wurde, da stand ein Riesenhaufen von Tschechen und diskutierten mit den Russen. Es ging natürlich immer um dieselben Fragen. Sie sagten, warum seid ihr gekommen? Und überall sind die riesigen Plakate, geht nach Hause und was wollt ihr hier und wir brauchen euch nicht. Aber an sich war die Stimmung zwischen Russen und Tschechen außerordentlich gut. Man hat Adressen ausgetauscht und man war unheimlich freundlich. Wo nichts los war. Ja, das war in den Außenbezirken. 5 Minuten später wurde dann geschossen. Alle Tschechen waren sich einig. Was wollen die Russen hier? Sie sind sehr enttäuscht, dass ausgerechnet die Russen jetzt kommen, wo sie wissen, das sind ihre Brüder. Ja. Ideen gegen Armeen. 23. August. Ein landesweiter einstündiger Generalstreik ist die spektakulärste Widerstandsaktion in der CSSR gegen den Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes. Während von 12 bis 13 Uhr die Sirenen heulen, ruht die Arbeit fast völlig. Nur in wenigen Fällen kommt es zu Auseinandersetzungen mit den Besatzern. Die Invasionstruppen stoßen auf einhellige Ablehnung und passiven Widerstand der Bevölkerung. Einem Aufruf der Staats- und Parteiführung folgend, verzichten die Tschechoslowaken weitgehend auf gewaltsame Aktionen und bringen ihre Ablehnung unter dem Motto »Ideen gegen Armeen« zum Ausdruck. In Diskussionen erklären sie den Besatzungssoldaten, dass die CSSR keineswegs von der vermeintlichen Konterrevolution beherrscht werde. Mit Hupen, Glockenläuten, Pfeifen und Trommeln übertönen sie Lautsprecherdurchsagen. Sowjetische Panzer werden mit verfremdeten Hakenkreuzen aus Hammer und Sichel bemalt. Die Unterkunft und jegliche Verpflegung für die Soldaten wird verweigert. Mindestens 10 mobile Geheimsender versorgen die Bevölkerung mit Nachrichten. Um den Besatzern die Orientierung zu erschweren, werden im ganzen Land Wegweiser und Straßenschilder demontiert oder mit Aufschriften wie Moskau und Berlin übermalt, die den ungebetenen Gästen den Weg in die Heimat weisen sollen. Das Diktat. 26. August. Das in die UdSSR verschleppte Politbüro der tschechoslowakischen KP muss die Rücknahme der Reformen im Moskauer Protokoll zusichern. Die UdSSR stellt als Gegenleistung nach Erfüllung der Bedingungen einen schrittweisen Abzug der Besatzungsstreitmacht in Aussicht und verzichtet darauf, eine neue Staats- und Parteiführung in der Tschechoslowakei einzusetzen. Die maßgebenden Reformpolitiker werden in der Folgezeit dennoch entmachtet und teilweise auch inhaftiert. In öffentlichen Erklärungen nach der Rückkehr deutet Dubček der tschechoslowakischen Bevölkerung an, dass man sich dem Moskauer Diktat lediglich unter dem Zwang der Verhältnisse gebeugt habe. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet unter wissen.de nachlesen. Der aktuelle Programmtipp der Wissen.de-Redaktion. Mit erster Hilfe ist es wie mit einem Spezialwerkzeug. Man braucht sie selten, doch wenn, ist sie Gold wert. Und genau darin liegt die Schwierigkeit für den Ersthelfer. Alles, was man nicht regelmäßig übt, gerät schnell in Vergessenheit. Und da ist es schon beängstigend zu wissen, dass der Erste-Hilfe-Kurs eines Autofahrers in Deutschland im Durchschnitt 15 Jahre zurückliegt. Und darum wollen wir Ihre Kenntnisse auffrischen und Sie dazu ermuntern, mal wieder einen Kurs zu besuchen, in dem stabile Seitenlage, Herz-Lungen-Wiederbelebung, Atemspende und Defibrillation gelehrt werden. Denn Erste Hilfe könnte auch einmal Ihr Leben retten. Machen Sie jetzt unter wissen.de/Erste Hilfe den interaktiven Test. Es lohnt sich! Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.